1. Your sprunglich sprach die gesamte Menschheit ein einzig sprach und wo und die diesel ben wird. 2. Warend ihre Wanderung nach Osten entdeckten sie ein eben im Land sinier, wo sie sich schließlich niederließen. 3. Sie beschlossen untereinander, Siegel zu formen und grundlich zu brennen, so dass dies als Borstein dienten und Erdhas als Mortel verwendet wird. 4. Anschließend orseten sie den Wunsch, einstadtend einen Turm zu errichten, dessen Spitze den Himmel erreichen sollte, sich einen Namen zu machen und einzustreuen über die gesamte Erde zu verhindern. 5. Daraufhin stieg Jahweh Herab, die Staaten den Turm zu begutachten, die Menschenkinder zu bohren begonnen hatten. 6. Jahweh stellte fest, dass sie als ein einziges Volk mit derselben Sprache agierten und dies erste Anfang ihrer Vorhaben sie zukünftig wird ihnen nichts unmöglich erscheinen, was sie sich vornehmen. 7. Die Schall beschlosse, hinabsusteigen und ihr Sprache zu verwirren, damit niemand mehr die Wort des anderen verstehen konnte. 8. Infolgedessen zerstrut Jahweh sie von diesem Ort über die gesamte Erde, wo dech sie gezwungen wären, den Bau der Stadt einzustellen. 9. Aus diesem Grund erhielt die Stadt den Namen Babel, die Jahweh dort die Sprache der gesamten Menschheit verwirrt und sie von dort über die Erde zerstrut. 10. Dies ist die Genealogie Sems, als 700 Jahr alt war, zugt Arpaxad, zwei Jahr nach der Sintflut. 11. Nach der Geburt Arpaxads lebte Sem weitere 500 Jahr und zugt in dieser Zeitzone und tochte. 12. Arpaxad war 35 Jahr alt, als Sela zugt. 13. Nach der Geburt Selas lebte Arpaxad noch 403 Jahr und zugt weitere Sonnen und tochte. 14. Sela war 30 Jahr alt, als Eber zugt. 15. Nach der Geburt Ebers lebte Sela weitere 403 Jahr und zugt Sonnen tochter. 16. Eber war 34 Jahr alt, als Peleg zugt. 17. Nach der Geburt Pelegs lebte Eber noch 430 Jahr und zugt Sonnen tochter. 18. Peleg war 30 Jahr alt, als Aru zugt. 19. Nach der Geburt Reres lebte Peleg weitere 209 Jahr und zugt Sonnen tochter. 20. Ru war 32 Jahr alt, als Serig zugt. 21. Nach der Geburt Serigs lebte Ru noch 207 Jahr und zugt Sonnen tochter. 22. Serig war 30 Jahr alt, als Anar zugt. 23. Nach der Geburt Naas lebte Serig weitere 200 Jahr und zugt Sonnen tochter. 24. Now war 29 Jahr alt, als Aterik zugt. 25. Nach der Geburt Terex lebte na noch 119 Jahr und zugt Sonnen tochter. 26. Als Terex 70 Jahr alt war, zugt o Abram, Nar und Haran. 27. Dies ist die Jeskic Terex, Terex zugt Abram, Nar und Haran, Haran wiederum zugt Lot. 28. Haran starb jedok noch vor seinem Vater Terek in seinem Geburtsland, in Urin Chaldar. 29. Abram und Nar heirateten, Abrams Frau Haya Sarai, und Nars Frau war Milka, die Tochter Harans, der Orch der Vater von Jiska war. 30. Sarai war jedok unfruchtbar und hat kein Kinder. 31. Terek nam seinen Sohn Abram, Lot den Sohn seines verstorbenen Sohns Haran, so I sein Schwiegertochter Sarai, Abrams Frau. Sie verließen Jor in Chaldar mit dem Ziel, ins Land Kanan zu ziehen, gelangten aber nur bis Haran, wo sie sich niederließen. 32. Terex Leben seit Betrug 205 Jahr, Danach starb in Haran.